Ihr hört den Sunday-Service-Empfang in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde hier geht es natürlich weiter wie immer mit den Konzerttipps. Und eben gerade hörten wir aus Dänemark die Alcoholic Faith Mission, ist auch, glaube ich, ziemlich häufig zu Gast in Hamburg und spielen am Dienstag, den 4.6. in Astra-Stube. Was gibt sonst noch so die Woche über? Am Mittwoch, den 5.6. ist Marie Ocher oder Ocha, wie auch immer man es aussprechen möchte, zu Gast im Golem. Die Dame kommt aus Moskau, da ist sie geboren, aufgewachsen in Tel Aviv. Inzwischen wohnt sie in Berlin, hat in diversen Bandprojekten gespielt und veröffentlicht demnächst mit Eden ihr neuestes Album. Das habe ich schon vorliegen. Wir hören von Mary Ocha den Track Baby Indiana. Das war Mary Ocha mit ihrem Track Baby Indiana von ihrem neuesten Album Eden. Und da gibt es die Release-Party zu am Mittwoch, den 5. Juni im Golem. Am gleichen Tag gibt es Lucinda Williams live zu erleben in der Fabrik. Lucinda Williams ist in den USA eine sehr, sehr bekannte Songwriterin und Country-Sängerin, die schon seit Jahren Musik macht und hier zu hören ist mit ihrem Track Positively 4th Street. Your faith, well, that's not where it's at. could say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out? Lucinda Williams mit Positively 4th Street. Die Dame spielt live in der Fabrik und zwar am Mittwoch, den 5. Juni. In einem gleichen Tag sind Bad Religion zu Gast im Dogs. Die Band aus Los Angeles macht wahrscheinlich genauso lange Musik wie auch schon Lucinda Williams, also beides alte Hasen sozusagen. Bad Religion hat mal gerade auch eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel True North. Davon ihr Track Fuck You mit dem ausgestreckten Mittelfinger natürlich mitten auf der Bühne im Dogs am Mittwoch, den 5. Juni. Das waren die Bad Religion und das Ganze dann live im Dogs wahrscheinlich ein komischer Ort für so eine Band, obwohl die wahrscheinlich nur noch in großen Hallen spielen. Mittwoch, den 5. Juni, Bad Religion live hier in Hamburg. Am Donnerstag sind dann die Cazadores zu Gast in der Astra-Stube. Die Band kommt aus Norwegen und werden zumindest in ihrer Heimatstadt schon ganz, ganz hoch gehandelt. Hier kommen sie mit ihrem Track Islands. Aus Norwegen mit Island. Ganz furchtbarer Stadion-Rock-Sound, der in der kleinen Halle live zu sehen ist am Donnerstag, den 6.6. in der Astra-Stube. Am gleichen Tag sind Fettes Brot wieder mal live in Hamburg auf der Bühne und zwar spielen sie in der Großen Freiheit 36, veröffentlichen demnächst eine neue Platte und es gibt schon die Single dazu. Kuss, Kuss, Kuss, hier kommt Fettes Brot. Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Christ. Du hast nur Wolken im Haar, Skateboard fahren auf der Spree. Du hattest irre viel Spaß, du hast schon so viel gesehen. Bist in Ostsee getaucht, hattest wahnsinnig Fun. Du warst schon bei Günter Jauch, aber leider nicht lang. Du warst 3 Tage wach auf dem Rockfestival. Es gab Weißwein und Lachs, ey, was kostet die Welt? Doch du spürst in mir drin, dass du etwas vermisst. Sag mal, hast du schon mal einen Rapper geküsst? Hast du schon mal einen, hast du schon mal einen, ein? Hast du schon mal einen, hast du schon mal einen? Hast du schon mal einen, hast du schon mal einen, ein? Sein Dasein war eine einzige große Katastrophe. Da sahst du seine Visage auf einer Cola-Dose. Im Herzen die Hoffnung und in der Hand eine rote Rose. So schlichst du nach der Show heimlich in seine Garderobe. Er stand da oben ohne in Armani-Unterhose. Lachte dich an und duftete herrlich nach Aprikose. Er ist ein echter Superstar. Hast du schon mal einen? Hast du schon mal einen? Ein? Hast du schon mal einen? Hast du schon mal einen? Hast du schon mal einen? Hast du schon mal einen? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Du traust dich nicht nach Haus und sitzt hier schon 6 Stunden oben auf dem Autobahn, da Städtenspielplatz Klettergerüst. Was werden wohl die Dorfbewohner sagen, wenn sie erst erfahren, du hast gestern Abend deinen Rapper geküsst? Ein Stuck Rest im Mundwinkel, doch du hast keine Tollwut. Denn du hast dich entschieden, findest das auf einmal voll gut. Weitere dumme Kommentare wirst du dir verbinden. Er hat ne harte Schale, doch so weiche Lippen. Lippen, Lippen, Lippen, Lippen, Lippen. Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein, ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal ein? Rapper geküsst? Wie kann etwas falsch sein? Kuss, kuss, kuss! Was sich so gut anfühlt? Kuss, kuss, kuss! Da kommt einer von vorne! Kuss, kuss, kuss! Und jetzt einer von hinten! Kuss, Kuss, Kuss, das war ein fettes Brot, auf Hit programmiert natürlich. Und das Ganze live am Donnerstag, den 6. Juni in der Großen Freiheit 36. Das Konzert ist schon ausverkauft, wie ich gerade eben gelesen habe. Am Freitag noch ein Konzert, welches schon voll ist. Keine Tickets mehr für Captain Planet und Klick Klick Decker. Die beiden spielen im Hafenklang am Freitag. Auch da gibt es keine Tickets mehr für. Stattdessen gibt es 48 Stunden Wilhelmsburg. Drüben auf der anderen Seite der Elbe finden 2-3 Tage lang Konzerte statt. 115 Bands und Ensembles spielen Freitag, Samstag und Sonntag an 62 Orten mit ganz, ganz vielen Bands, ganz, ganz vielen Künstlerinnen, ganz, ganz vielen Künstlern. Wenn ihr das Programm mal euch anschauen wollt im Internet, kann ich es nur empfehlen. Meistens klein oder gar kein Eintritt und die Wege alles auf jeden Fall mit dem Fahrrad zurückzulegen. Also 48 Stunden Wilhelmsburg am Wochenende auf jeden Fall eine Empfehlung und einen Besuch wert. Ein Besuch wert ist auch das Konzert von Outer Spaces im Grünen Jäger am Freitag, den 7.6. Outer Spaces ist das Projekt von Cara Beth Satellino, einer Sängerin aus New York, die wir hier hören mit einem Track, der heißt Shimmering Thing. Thank you. Shimmering Thing, das war ein Track von Sarah Beth Satellino. Die Dame spielt nicht solo, sondern mit ihrer neuen Band. Die heißen Outer Spaces, von dem ich leider nichts vorliegen, aber ich denke mal, das wird sicherlich ähnlich klingen. Vielleicht ein bisschen weniger Singer-Songwriter-technisch, sondern eher so nach Band. Im Grünen Jäger am Freitag, den 7.6. Ebenfalls dabei ist noch Chester Andersby Gwatz da. Der ist ansonsten Gitarrist bei Dan Deacon, was ja auch schon mal eine relativ bekannte Nummer sein sollte. Und das Ganze ist auch Konzerttipp der Woche beim Sunday Service, also die Band Outer Spaces mit der Carabeth Satellino am Freitag im Grünen Jäger. Am Samstag dann gibt es im Mojo Club Soul und Funk mit den Impellers, einer Band aus Brighton, hier zu hören mit ihrem Track Here. Hear what I say. waren The Impalas mit ihrem Track Hear What I Say, Funk und Soul aus England, aus Brighton. Das Ganze live im Mojo Club und zwar am Samstag, den 8. Juni. Am Sonntag sind dann Guardian Alien zu Gast im Hafen Klang. Die Band aus New York ist vor allen Dingen schlagzeugorientiert und hat letztes Jahr mit See the World Given to a One Love Entity eine Platte veröffentlicht, wo nur ein Track drauf ist. Der ist auch fast 40 Minuten lang und wir hören mal so 5-6 Minuten rein, damit ihr eine Idee bekommt, wie das Ganze klingen könnte live dann am Sonntag im Hafenklang. Ich glaube, mir reichen da schon diese 2 Minuten mal aus. Erst so Vogelgezirsche und es wollte nicht losgehen und dann auf einmal die Drums hier bei Guardian Alien. So viel dazu. Das Ganze live im Hafenklang und zwar am Sonntag, den 9. Juni. Am gleichen Tag ist Solist auf der Bühne des Pudel Club. Solist, das ist der Kreidler Schlagzeuger Thomas Klein, der ja Solo als Solist schönste Platten rausbringt, die so ein bisschen Krautrock, so ein bisschen Dub-lastig sind. Hier sein Track Melancholia vom letzten Album Lead. Thank you. Feinste elektronische Musik von Solist, obwohl elektronisch eigentlich nicht wirklich, weil ich glaube, er schon auch viel analog einspielt. Das war der Kreidler-Schlagzeuger Thomas Klein alias Solist mit dem Track Melancholia. Ihr könnt ihn live erleben im Pudelclub, da spielt er am Sonntag, den 9. Juni. Am Montag dann sind Javelin, eine Band aus New York, zu Gast in der Astra-Stube. Hier ihr Track Normal. Javelin hörten wir, eine Band, die aus Brooklyn, New York kommt und am Montag in der Astra-Stube spielt. Das ist der 10.6. Ihr Track ist gerade Normal und fand ich wirklich auch ziemlich großartig. Ich kenne die Band sonst weiter nicht und kann nur hoffen, dass der Rest dann ähnlich spannend klingt, wie das gerade eben gehörte. Am Montag sind auch alte Helden zu Gast im Nachtasyl und zwar Kamper van Beethoven. Die Band wurde Mitte der 80er Jahre gegründet im sonnigen Santa Cruz in Kalifornien, hatte damals einen großen Hit mit Take the Skinheads Bowling, Keep Them Rolling. Irgendwie so ähnlich ging das Ganze. Und haben vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht, die hieß La Costa Perdida. Davon haben wir einen Track, der da heißt Northern California Girls. California Girls, Kammer von Beethoven, die Herren sicherlich schon in die Jahre gekommen, aber alte Recken werden sicherlich sehen wollen, die die Band aus den 80ern noch kennen. Kammer von Beethoven live am Montag zu erleben, den 10. Juni im Nachtasyl. Dann noch ein Tipp für eben Montag, den 10.6. und zwar Current Swell spielt in der Prinzenbar. Die Band hat gerade eben mit Long Time Ago eine Platte veröffentlicht, davon hören wir ihren Track Young and Able. Thank you. Hey, my baby, laying that nice. We'll turn our lifestyle into a paradise. Living on the beach and eating fish every day. And sipping from the fruit from the juice that she made. And she loved me now. Well, why wouldn't she love my baby and my baby love me? Love me now because I'm young and able. Well, love me cause what I bring will to the table. And she on the top and I'm all on the low. Will I take her anywhere that she will wanna go? But let me know if I cross the line. I say taking it slow is just a waste of our time. And she love me now. Well, why wouldn't she love my baby and my baby love me? And she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. Well, thank you, man, I do adore. But this ain't the first time when I've been here before. And getting easier with every task. Well, not the first time and it won't be the last thing. Well, thank you, man, I've what you done. But I know not where I'm going cause I found just where I'm from. And getting easier with every task. And not the first time and it won't be the last. Well, everybody wants a piece of the pie. But it's easier now, well, if you justify. Well, you're home and where you make it where you live. You don't get what you want and you don't get what you give. And coffee in the morning is what she will make it. In the afternoon, you know we're feeling the break. You know we're feeling the break, you know we're feeling the break. You don't get what you want, but you can get what you take. Can't she love me now? Why wouldn't she love my baby and my baby love me? And she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. And thank you, man, I do know. But this ain't the first time when I've been here before. And getting easier with every task. But not the first time and it won't be the last. But thank you, man, for what you done. But I know now where I'm going cause I found just where I'm from. And getting easier with every task. With another first time and it won't be the last time. Das waren gerade eben Karen Swell mit ihrem Track Young and Able. Das Ganze, huch, gibt's live zu erleben in der Prinzenbar. Und zwar am Montag, den 10.06. So viel zu den Konzerttipps für diese Woche. Sind da ziemlich viele unterschiedliche Sachen dabei und vielleicht ja auch für euch das eine oder andere zum Ausgehen, zum musikalischen Schwelgen. Weiter geht's mit Valerie June. Die Dame hat gerade eben mit Pushing Against a Stone eine Platte veröffentlicht. Davon haben wir den Track mit dem Titel Wanna Be On Your Mind, Valerie June.